jeder Mensch kennt seinen Namen. Die Masse liebt ihn, besonders die Damen. Er ist bezaubernd und elegant. Alles andere ist irrelevant. Schaut ihn an, ist er nicht klasse? Er unterscheidet sich von der Masse. Doch warum ist er so lebenswichtig? Denkt ihr, alles, was er sagt, ist richtig? Sagt, fühlt ihr euch wohl, wenn ihr ihn macht zu eurem Idol? Er lenkt euch ab von der Wahrheit. Doch seid ihr längst zum Denken bereit? Freundlich lächelt er, für ihn scheint nichts im Leben schwer. Er ist perfekt, so makellos, ist seine Liebe echt so groß. Schaut ihn an, ist er nicht klasse? Er unterscheidet sich von eurer Masse. Doch warum ist er so lebenswichtig? Denkt ihr, alles, was er tut, ist richtig? Sagt, fühlt ihr euch wohl, wenn ihr ihn macht zu eurem Idol? Er lenkt euch ab von der Wahrheit. Doch seid ihr längst zum Denken bereit? War es wieder ein harter Tag? Warum macht ihr's nicht so wie er? Denn er tut nur das, was er mag. Denkt ihr, er würde euch helfen, wenn ihr mal nicht weiter wisst? Fragt euch einfach, ob nicht so manches wichtiger auf diesem Planeten ist. Seid ihr längst zum Denken bereit?